dem Ballhaus steht ein Mann im Frack, Zigarre in der Hand. Viele Jahre war er nicht zum Tanz, doch heute greift er an. Er tritt in den Saal und denkt, heute mach ich hier was los. Dein Ballkleid ist hier heute zu sehen, kein Tisch ruft Telefon. Keine steifen Kragen auf Papier, das ist ja wohl ein Hohn. Schon erklingt Musik, der Mann im Frack sperrt auf sein Ohr. Freunde, hallo, hier ist Eberhard Horn mit seinem neuesten Hit, der Mann im Frack. Und dann gibt es einen Knall, wie beim Überschall. Ein neuer Sound ist da. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es ruft der ganze Saal noch einmal. Verschwitzt sitzt unser Mann nun da, versteht die Welt nicht mehr. Und er öffnet schnell sein Hemd und denkt, wie komm ich nur hierher? Dann fasst er sich doch ein Herz und geht zum Tisch gleich nebenan. Darf ich bitten zum Tag? Muss ich jetzt so?